zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas gab es jüngst in Braunau am Inn, Österreich, ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-un, den großen Genossen Kim Jong-il als ewigen Generalsekretär unserer Partei hochverehren und das koreanische revolutionäre Werk hervorragend vollenden. Daran nahmen die Mitglieder der Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengruppe der Jugend in Oberösterreich teil. Die Redner unterstrichen, seit dem Arbeitsbeginn vom Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas sei die Partei zur Organisatorin und Wegweiserin bei allen Siegen der Koreaner und zur mütterlichen Partei weiterentwickelt worden. Die Gruppe studierte auch den Wissenschaftsbericht des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattet hatte.